Die sieben Schwächen der Blockchain-Technologie. Die Schwächen der Blockchain-Technologie unterstreichen, dass man eine Blockchain nur dann verwenden sollte, wenn sie ein Problem besser löst als ein zentrales System. Dass eine Blockchain nicht nur bestechende Vorteile hat, ist klar. Zwangsläufig muss eine solche Technologie auch Nachteile mit sich bringen, denn die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Oft werden diese Nachteile unter den Tisch gekehrt, da Blockchain-Anhänger Angst haben, ihr Baby, kein Mensch, sondern die noch junge und zerbrechliche Technologie, könnte das Erwachsenwerden nicht erleben. Dies ist jedoch absoluter Blödsinn. Es führt lediglich dazu, dass sich, wie in einer Sekte, eine Fanboy-Gemeinschaft bildet, in der nicht mehr rational überlegt, sondern nur noch blind nachgeplappert wird. Dies ist für die Blockchain-Entwicklung nicht nur hinderlich, sondern sogar gefährlich. Denn wie, wenn man seinem Kind sagen sollte, dass nicht jeder Mensch auf der Welt gut ist, so muss man sich im Klaren sein, dass Blockchain sich nicht für jeden Anwendungsfall eignet. Sonst lässt man sich auf etwas Falsches ein, was gerade heutzutage leider viel zu oft vorkommt, wenn Blockchain-Lösungen für etwas konzipiert werden, wofür es gar keine Blockchain braucht. Es wird nicht mehr überlegt, welches Kernproblem eine Anwendung lösen soll, sondern vielmehr, was die eigene Lösung erreicht, ungeachtet dessen, ob dies Sinn ergibt oder nicht. Hauptsache, das Trendwort Blockchain steckt im eigenen Lösungsansatz. Die sieben Nachteile der Blockchain sind: erstens Nutzerunfreundlichkeit, zweitens die Kosten, drittens Ressourcenverschwendung, viertens Skalierungslimitierung, fünftens Starrheit, sechstens Privatsphäre, siebtens Eigenverantwortung. Da ich in den späteren Kapiteln über die unterschiedlichen positiven Blockchain-Anwendungen sprechen möchte, habe ich das vorherige Kapitel zu den Vorteilen einer Blockchain als Übersicht eher kurz gehalten. Über die positiven Beispiele reden wir eh noch oft genug. Dagegen werde ich das vorliegende Kapitel zu den Nachteilen ein bisschen ausführlicher gestalten, um auch wirklich auf ein paar Fails einzugehen.